И моя тема называется «Жизнь в давлении, но все равно в победе». Also mein Thema heißt «Leben unter Druck, aber trotzdem im Sieg». Trotzdem im Sieg. Amen. Amen. И Иисус Навин в первой главе мы читаем второй стих. Also Josua Nun lesen wir in Buch Josua, erster Kapitel und der Vers 2 bis 3. О том, что Господь через Иисуса Навина говорит своему народу: «Заходи в землю, которую я даю тебе». Dass der Herr durch den Josua nun zu seinem Volk spricht und sagt: «Geht in euer Land rein». Заходи в землю. Geh in das Land hinein. Я даю ее тебе. Ich gebe es dir hin. Но тебе нужно ее завоевывать. Aber du musst sie gewinnen. И ты сегодня вот стоишь тоже на пороге земли. Und du stehst heute auch auf der Schwelle vom Land. Когда ты хочешь креститься. Wenn du dich taufen lassen willst. И мы все, как христиане, имеем обетование от Бога. Und wir sind alle als Christen, wir erwarten eine Verheißung von Gott, oder wir haben eine. То есть у нас уже есть она. Also wir haben bereits eine. И тем не менее, ее нужно завоевать, эту землю. Und trotz allem sollte man dieses Land auch besiegen, einnehmen. То есть я бы был бы рад, если бы это было бы как подарок. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn es nur als Geschenk wäre. Ну, как на блюдечке тебе, вот так. Also wie auf dem Tellerchen. И ты взял презентiert. И ешь. Und du nimmst das und isst das. Было бы классно. Also es wäre wirklich toll. И мне не нравится мысль, что нужно что-то завоевывать. Und mir gefällt dieser Gedanke nicht, dass man was gewinnen soll. Честно. Einnehmen, wirklich. Но гораздо приятнее понимать это как подарок. Es ist wesentlich angenehmer, das als Geschenk zu verstehen. Когда тебе что-то дарят, wenn man dir was geschenkt, ты просто берешь, du nimmst das einfach, и или ешь, или не ешь, не du хочешь, isst es, oder du kannst es auch lassen. Но Бог говорит, тебе надо завоевать эту землю. Aber Gott sagt, du sollst dieses Land einnehmen. И я думаю, Боже, почему, если нам это уже дано, почему нам нужно это завоевывать? Ich denke mich, ich frage mich so, Gott, wieso sollen wir das Gewinn einnehmen, wenn wir das schon geschenkt bekommen haben? Hey, ist das Secret? Und hier steckt ein Geheimnis. Знаешь, сегодня Израиль – это страна очень высоко развита. Weißt du, Israel ist heutzutage ein Land, das hochentwickelt ist. Хотя на процентов 90 это пустыня. Obwohl das zu 90% eine Wüste ist. Но они экспортируют как раз в аграрной области очень много. Aber sie tun trotzdem umso mehr landwirtschaftliche Produkte exportieren. Пустыня. Das ist eine Wüste. Там мало дождей. Dort regnet so wenig. Но в Израиле находятся самые трудолюбивые коровы. Aber in Israel gibt es die fleißigsten Kühe. Самые-самые прилежные. Also die fleißigsten und die arbeitswütigen Kühe. Они дают 12.000 литров молока в год. Sie geben 12.000 Liter Milch im Jahr. Нигде в мире такого не бывает. Es gibt nirgendwo in der Welt sowas. Может, в Сибири там где-нибудь у вас есть такие коровы? Vielleicht in Sibirien, vielleicht. No. Gibt es solche Kühe dort? No. No, ты знаешь, Aber weißt du? И они собирают несколько урожаев в год. Und sie ernten mehrere Ernten, also mehrere Ernten im Jahr, oder? Да, да. Sammeln sie ein. В Германии сколько раз в году урожай? Also wie viel mal ernten wir in Deutschland? Nur einmal. Einmal. Во всех странах обычно один урожай. Also in allen Ländern gewöhnlich nur einmal. Но в Израиле 2-3 урожая. Aber in Israel 2-3 mal. Интересно, почему? Interessant, warum ist es so? Люди стали завоевывать землю. Die Menschen fingen an, ihr Land einzunehmen. И они превратили пустыню в сад. Und sie haben die Wüste in einen Garten verwandelt. Знаешь, это мышление бойцов. Weißt du, das ist das Denken von den Kämpfern. Мышление победителя. Das ist das Denken von einem Sieger. Они не говорят: фу, пустыня. Sie sagen nicht: фу, das ist bloß eine Wüste. Как в Египте. Wie in Ägypten. Там тоже пустыня. Dort ist auch Wüste. Но там нету этих урожаев. Aber dort gibt es diese Ernte nicht. Эй, это интересно. Und das ist interessant. Что люди, которые имеют мышление победителя, они делают пустыню в сад. Dass die Menschen, die ein Denken von einem Sieger haben, verwandeln eine Wüste in einen Garten. Мы когда-то были на Ланзароте. Wir waren mal auf Lanzarote. Это Канарские острова. Das sind Kanarische Inseln. Один остров. Also, das ist einer davon. И у них нету пресной воды. Und sie haben kein süßes Wasser, oder? То есть, вот, да, süßes Wasser. Только вокруг моря. Also, um sie herum ist nur Meer. Но эта страна, вообще-то это Испания, но этот остров стал богаче, чем материк. Eigentlich ist es Spanien und es ist ein Teil von Spanien, ist bloß eine Insel, aber das ist das reichste, die reichste Insel geworden. Reicher als Festland. Mhm. Они стали богаче, и они были такие трудолюбивые. Und sie waren so fleißig. Они отвоевали у пустыни эти участки для винограда. Also sie haben für sich diese Grundstücke oder dieses Land oder Erde vor der Wüste haben sie sich eingenommen. И мы ездили и смотрели эти террасы. Und wir sind dorthin gefahren und haben diese Terrassen sich angesehen. Они специально устраивали вот для винограда такие террасы. Also die haben extra für Weintrauben, für die Reben haben sie extra solche Terrassen gebaut. И тот малый дождь, который у них есть, они использовали по максимуму. Und das wenige Regen, was sie haben, haben sie wirklich Maximum auch ausgenutzt dafür. И воду свою они из моря берут. Und sie nehmen ihr Wasser aus dem Meer. И превращают ее за счет каких-то там процессов опять в обычную пресную воду. Bestimmte Prozesse in ein süßes Wasser. Это удивительно. Und das ist erstaunlich. Когда люди на материке, они беднее, чем люди в таких условиях. Also wenn die Menschen auf dem Festland ärmer sind als die Menschen, die in solchen Umständen leben. Хотя у них есть и вода и все. Obwohl die Wasser haben und alles, was sie brauchen. Это хорошо, когда тебе не все достается даром. Es ist gut, wenn dir nicht alles geschenkt wird. Это хорошо, потому что это создает у тебя дух победителя. Das ist gut, weil es in dir einen Geist des Sieges hervorgibt. И когда есть вкус победы, und wenn du diesen Geschmack des Sieges hast, человек хочет еще большего. Dann möchte der Mensch noch mehr. Знаешь, вот мы вчера наслаждались нашим садиком, нашим садом. Also weißt du, gestern haben wir unseren Garten richtig genossen. Да, было солнышко. Es gab viel Sonne. И мы радовались, сидели. Wir haben uns gefreut, wir saßen da. Но перед этим полдня, закатав рукава, я делал что-то в этом гартене. Aber davor habe ich einen halben Tag in diesem Garten auch was gemacht. Знаешь, когда люди к нам приезжают гости. Weißt du, wenn die Menschen zu uns zu Gast kommen. Они говорят, вау, как в Едеме. Wie in Edem Garten. Райский. Das ist ein Paradies hier. Tatsächlich ist wahrscheinlich unser Grundstück das schönste in unserem Dorf ist. Aber weißt du wieso? Weil ich dort wirklich arbeite. Weil ich gestern was gepflanzt habe. Meine Frau hat dort irgendwas gemacht. И там красота. Und dort ist schön. Но почему? Aber wieso? Не потому, что мы сидим и наслаждаемся просто солнцем. Nicht, weil wir da sitzen und einfach nur die Sonne genießen. Но что-то делаем. Sondern wir tun was dafür. И когда к тебе что-то приходит очень легко. Und wenn dir was leicht zufällt. Тогда ты не ценишь этим. Dann schätzt du das nicht so. И это без усилий, оно как будто, ну, так вот, пришло и ушло. Ohne Mühe oder Anstrengung ist es gekommen und ist wieder gegangen. И поэтому не всегда вот Бог дает тебе вот так просто, бери. Deswegen gibt dir Gott auch nicht einfach so, da und nimm. Помните, как манна падала? Könnt ihr euch erinnern, wie die Manna vom Himmel herabfiel? Падала 40 лет манна. Also sie ist 40 Jahre lang auf den Boden gefallen. Вот так просто, ходи и собирай. Also sie gingen nur einfach so mit gestreckten Armen. Ее можно было есть прям так. Und sie konnten dann gleich essen. Можно было варить ее, жарить, там, парить. Man konnte sie kochen, braten, was auch immer. И вкус был классный, написано. Und der Geschmack war wirklich sehr gut, so steht's geschrieben. Но уже через пару, там, не знаю, месяцев или недель, они стали ныть и говорить, не хотим манну. Und schon nach ein paar Wochen oder Monaten haben sie angefangen zu jammern, wir wollen das nicht mehr. Знаешь, когда все даром, все сваливается с неба. Weißt du, wenn es alles umsonst ist und alles fällt dir einfach so vom Himmel herab. Тогда мы также легко этим пренебрегаем. Und genauso leicht nicht missbrauchen, missbilligen wir das oder vernachlässigen. Да. И поэтому Бог как хороший педагог. Und deswegen ist Gott als ein guter Pädagoge. Педагоги, он сказал, завоевывайте, ребята. Hat er gesagt, nehmt das ein, meine Lieben. Ну-ка, покажите, что у вас там Zeigt есть. Zeigt mal, was ihr da habt. Эй, вы умеете что-то? Könnt ihr was? И они некоторые не захотели. Und manche wollten das nicht. Они не хотели воевать. Sie wollten nicht kämpfen. И Господь их отправил в пустыню назад. Und der Herr hat sie wieder zurückgeschickt in die Wüste. Но были те, которые сказали, а мы это сделаем. Aber es waren auch welche da, die sagten, wir werden das tun. И эти ребята научились очень многому. Und diese Jungs haben sehr viel gelernt. Они научились дисциплине. Sie haben Disziplin gelernt. Они научились слышать голос Бога. Sie haben gelernt, Stimme Gottes zu hören. Они научились повиноваться Богу. Sie haben gelernt, Gott gehorsam zu sein. Зависеть от Него. Von ihm abhängig zu sein. Знаешь, эти ребята, они стали победителями. Und weißt du, diese Jungs sind auch Sieger geworden. Так можно приехать в какую-то страну. So kann man in ein Land kommen. и ждать, что что-то свалится. Und erwarten, dass irgendwas runterfällt. И ничего не получится. Aber es wird nichts passieren. Или ты начинаешь что-то делать. Oder du fängst was an zu tun. Начинаешь изучать язык. Du fängst an, die Sprache zu erlernen. Начинаешь, так сказать, закатывать рукава. Also das heißt, du fängst an, deine Ärmel hochzukrempeln. Ага. Ты ищешь какую-то работу. Du suchst irgendeine Arbeit. Самую низкооплачиваемую. Die wenig, also die schlecht bezahlteste Arbeit. И ты поднимаешься. Und du steigst auf. Это история многих миллионеров. Das ist eine Geschichte von vielen Millionären. Которые начинали с Макдональда. Die bei McDonald's angefangen haben. В Америке есть такое понятие Макджобс. Also in Amerika gibt es so eine Art Bezeichnung. Да, Макджобс, они говорят. Макджобс heißt das. Это самая дешевая работа. Das ist die billigste Arbeit. Мыть посуду в ресторане. Also das Geschirr zu waschen im Restaurant. И многие миллионеры, они были посудомойщиками. Und viele Millionäre waren vorher Tellerwäscher. Но у них был дух победы, у них был. Aber sie hatten einen Siegesgeist gehabt. Они научились побеждать. Und sie haben gelernt zu siegen. И Господь, он учит нас. Und der Herr lehrt uns. Он говорит, твоя вера будет расти. Er sagt, dein Glaube wird wachsen. Когда ты что-то двигаешь. Wenn du was bewegst. Не сидишь просто на стуле. Wenn du nicht einfach so auf dem Stuhl sitzt. И он обещает и говорит, я не оставлю вас. Und er verspricht und sagt, ich lasse euch nicht. Я буду с вами. Ich werde mit euch sein. Я с вами пойду. Ich werde mit euch gehen. И вы будете сражаться. Und ihr werdet kämpfen. Я не оставлю вас без сражения. Und ich werde euch ohne Kampf nicht lassen. Also im Kampf. И мы читаем про апостола Павла. Und wir lesen über den Apostel Paulus. Как однажды апостол Павел попал в трудность. Wie einmal der Apostel Paulus in Schwierigkeiten geraten ist. Okay. Он пошел по Божьему поручению в Македонию. Also ging nach Gottes Ruf, also nach seiner Aufgabe, nach Mazedonien. Okay. И что там происходит? Und was passiert dort? Давай посмотрим 2 Коринфянам 7:5. Lass uns mal 2. Korinther 7:5 sehen. Смотри, ибо мы пришли в Македонию, и плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, изнутри страхи. Als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr beunruhigt. Überall gab es Schwierigkeiten. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Павел говорит, внутри у нас страхи, снаружи нападения, ужас. Paulus sagt, innen drin haben wir Ängste und von außen werden wir angegriffen. Знаешь, когда ты попадаешь в такую ситуацию? Weißt du, wenn du in so eine Situation kommst? Ты спрашиваешь себя, о. Du fragst dich so, о. А может быть вообще это не Бог это послал меня vielleicht сюда? Vielleicht hat das nicht Gott mir diese Schwierigkeiten geschickt? Да, может это не Бог дал мне эту работу, раз там много проблем. Vielleicht hat nicht Gott mir diese Arbeit gegeben, wenn dort so viele Probleme sind. Может, эта жена или этот муж не от Бога, раз он мне такие вот все время проблемы делает. Vielleicht ist der Mann oder die Frau nicht von Gott, weil es so viele Probleme mir macht. Или этот сосед, или эти все дела. Oder diese Nachbarn oder wer auch immer. О, не от Бога. Nein, das ist nicht von Gott. Нет, Павла нельзя было так легко обмануть. Nein, Paulus konnte man nicht einfach so belügen. Павел был боец. Denn Paulus war ein Kämpfer. Кемпфер, окей. И он смотрит на эти обстоятельства. Und er sieht auf diese Umstände. Но он говорит, я не собираюсь сдаваться. Und er sagt, ich habe aber nicht vor, nachzugeben. И создалась чудесная церковь. Und es gründete sich eine wunderbare Gemeinde. В городе Филиппы. In der Stadt Philippa. И Филиппам он пишет потом послание. Und dann schickt er einen Brief an die Philippa. И ты чувствуешь, как он любит эту церковь. Und du fühlst, wie er diese Gemeinde liebt. Это самое, наверное, такое радостное послание. Das ist wahrscheinlich die freudigste oder die fröhlichste Botschaft überhaupt. Он им там советует так много хорошего и говорит, радуйтесь всегда в Господе. Er tut ihnen so viel Rat geben, freut euch im Herrn. То есть вот через эти нападения, через эти страхи он прошел. Also ging durch diese Anfeindungen und durch diese Ängste und Sorgen. И в результате образовывается чудесная церковь. Und als Resultat kam eine wunderbare Gemeinde hervor. И очень жертвенная. Und auch eine sehr opferbereite Gemeinde. 2 Коринфянам, там же 8 глава. Also in demselben Botschaft, 2. Korinther 8, 1 bis 5. Мы читаем о том, насколько они были жертвенные люди. Also wir lesen davon, wie opferbereit sie waren. Что им дана была особая благодать. Dass ihnen die besonderes Vorrecht und Gnade gegeben wurde. Именно в этой провинции Македонии. Genau in dieser Provinz Mazedonien. Особая церковь. Eine besondere Gemeinde. Особая благодать. Eine besondere Gnade. Особая жертвенность. Und besondere Opferbereitschaft. Но ты помнишь еще начало? Aber kannst du dich noch an die an den Anfang erinnern? Там Павла побили конкретно. Also der Paulus wurde dort richtig zusammengeschlagen. Заперли в тюрьму. Den hat man erst einmal eingesperrt. И он там сидел побитый вместе с Силой. Und er saß dort mit Silas dort zusammengeschlagen im Kerker. И можно было сказать, Господь, вообще что за дела такие? Und man hätte sagen können, Herr, was ist los? Я же пошел, потому что ты меня послал. Ich bin doch gegangen, weil du mich geschickt hast. Но он понимал, что эй, здесь особое благословение будет. Aber er verstand, dass dort ein besonderer Segen rauskommt. Если так много сложностей. Wenn so viele Schwierigkeiten da sind. Значит, дьявол не хочет, чтобы я прошел туда. Dann will der Teufel nicht, dass ich dorthin durchkomme, gelange. В эту землю. Also in dieses Land hinein. Понимаешь, если в твоей жизни сложности. Wenn in deinem Leben Schwierigkeiten sind. И ты победишь их. Und du wirst sie besiegen. Ты попадаешь на территорию большего благословения. Du gelangst auf ein Territorium, wo mehr Segen ist. Amen. Amen. Так что не сдавайся при первом сопротивлении. Also gebe nicht auf bei der ersten, bei dem ersten Hindernis. Прорывайся на свою территорию. Und breche durch in da auf dein Territorium. Amen. Amen. Я думаю, все женщины согласятся. Ich denke, alle Frauen stimmen mir zu. Все красивое достается с трудом. Also alles Schöne braucht Anstrengung. Man muss es mit Mühe gewinnen. Рождается всегда со скорбью. Die Kinder werden unter Schmerzen geboren. Детей все еще рожать сложно. Also es ist immer noch schwierig, Kinder zu gebären. Даже в нашем модерном современном мире. Auch in unserer modernen Welt. Это требует очень много усилий. Also das erfordert sehr viel Kraft. И это не просто так. Und es ist nicht einfach so. И все красивое достается с жертвой. Und alles Schöne braucht, also für alles Schöne braucht man ein Opfer oder wird mit Opfer только gewonnen. Блоху можно споймать легко. Nur ein Floh kann man einfach so fangen. Amen. Amen. А давление оно делает алмазы. Aber Druck tut Brillanten. Druck macht Brillanten. Unter Druck macht Brillanten. Amen. Был простой уголь. Es ist nur einfach ein Kohle gewesen. Но приходит давление. Aber dann kommt Druck, и из угля происходит алмаз. Und aus der Kohle kommt ein Diamant raus. Diamanten, Brillanten. Ein Brillant. И чем больше сражения, тем больше выигрыша. Und je mehr Kämpfe, desto mehr Siege. Okay. Okay. Запомни, это правило бойца. Merke dir, das ist die Regel von einem Kämpfer. Чем больше сопротивления, je mehr Hindernis oder Widerstand, тем больше победа. Desto größer ist der Sieg. Чем сложнее соперник, je schwieriger dein Gegner ist, тем больше выше приз, desto höher bekommst du eine Belohnung, desto größere Belohnung bekommst Amen. Du. Amen. Okay, это наше мышление. Das ist unser Denken. И наиболее ценные вещи это не те, что валяются просто так на поверхности. Und die wertvollsten Schätze oder ja, Schätze. Schätze sind nicht die auf der Oberfläche liegen, sondern unter der Erde sind. Вот ты такой идешь. Also so, du läufst so, oh, gehst spazieren. Кусок золота валяется. Schau mal hier, ein Stück Gold liegt rum. Oh. Oh. Okay. Okay. Пошел. Und dann gehst du weiter. Nee. Nein. Золото ищут очень долго. Also man sucht sehr lange nach Gold. И перемывают там тонну песка. Und man tut eine Tonne von Sand durchwaschen. Чтобы найти какой-нибудь маленький самородок. Um ein kleines Stückchen von Gold zu finden. Но зато какая радость. Aber was für eine Freude danach. Halleluja. Halleluja. Победа, несмотря на давление. Ein Sieg, obwohl man einen Druck hat. Знаете, поэтому масса людей, они не хотят бороться. Deswegen sind sehr viele Menschen, die wollen nicht kämpfen. И они не прорываются на свою территорию. Sie brechen in ihr Land nicht rein. И это печально. Und das ist sehr traurig. Апостол Павел, он был чемпионом. Апостол Павлус war ein Champion. И он говорит, я бегу так, чтобы достичь. Er sagt, ich laufe so, um das zu erreichen. Если уж я бегу. Also wenn ich laufe. Если уж я начну бежать. Also wenn ich anfange zu laufen. То я хочу взять приз. Dann will ich diese Belohnung, also diese Belohnung bekommen. И Библия говорит, так бегите, чтобы получить. Und die Bibel sagt, läuft so, damit ihr das bekommt. Не беги просто за компанию. Lauf nicht einfach so, weil es alle tun. Hallo. Hallo. Hallo. Все бегут, я бегу. Alle laufen und ich laufe. Все остановились. Okay, я остановился. Alle bleiben stehen und ich bleibe stehen. Ja, Апостол Павел говорит, меня не интересует, что делать справа, слева. Nein, Apostel Paulus sagt, mich interessiert es nicht, was links und rechts passiert. Моя цель. Sondern ich habe ein Ziel. Эти люди, они прорываются всегда. Und diese Menschen, die brechen immer durch. Он говорит, если я бью. Er sagt, wenn ich schlage, тогда уж я так бью, чтобы попасть. Dann schlage ich so, damit ich auch treffe. Не просто воздух. Also nicht nur einfach gegen die Luft. Okay. Я бью уже так, чтобы попасть. Also ich schlage so, damit ich auch dann treffe. Чтобы победить. Um zu siegen. И он как бульдог, он хватался за цель. Und er ist wie eine Bulldogge, also er hat sich an das Ziel angehakt, also er hat sich geschnappt. И не бросал своей цели. Und er hat sein Ziel einfach nicht losgelassen. Знаешь, если бульдога бить, он еще крепче держится. Weißt du, wenn man eine Bulldogge schlägt, dann schnappt das umso mehr, also hält das noch mehr. Okay, это только бульдог умеет так. Das kann nur eine Bulldogge so. Он схватил. Also er schnappt. И ты можешь его бить. Und du kannst ihn schlagen, so viel du willst. Он не отпустит. Aber er lässt das niemals свою los. Жертву. Also niemals sein Opfer los. И апостол Павел был таким бульдогом. Und der Apostel Paulus war so eine Bulldogge. Его уважали очень много людей. Man hat ihn sehr respektiert, also viele Menschen. А он был красноречивый, образованный. Er war sehr sprachgewandt, er war gebildet. Он умел говорить. Er konnte reden. И в то же время у него была глубина духовная. Und zu der gleichen Zeit hatte er auch eine geistliche Tiefe. Он мог прервать проповедь свою. Er konnte seine Predigt unterbrechen. Пойти и воскресить из мертвых человека. Da hingehen und einen Menschen von den Toten auferwecken. Возвратиться опять на проповедь. Wieder zurück zu der Predigt zu kommen. И не забыть даже, о чем он говорил. Und nicht zu vergessen, über was er überhaupt geredet hat. И он не был трусом. Und er war kein Feigling. Er не был слабак. Er war kein Schwächling. Его камнями избили. Man hat ihn gesteinigt. Конкретно камнями. Also richtig, mit Steinen. И думали, что он мертвый, уже оставили его ушли. Also man dachte, er ist tot und hat man ihn einfach liegen gelassen. Он встал и пошел. Aber er stand auf und ging. Его атаковали змеи. Die Schlangen haben ihn attackiert. Он проходил сквозь тюрьмы. Er ging durch die Gefängnisse. И вышел всегда из них. Und ging immer dort heraus. И он говорит 2 Коринфянам 1 глава 8 стих. Und er sagt im 2. Korinther 1:8. Что у него был момент, когда он уже не знал, как дальше. Dass er an so einem Moment stand, wo er nicht wusste, wie es weitergehen soll. Это было сверх силы. Also das war über seine Kraft. Смотри. Schau her. Можно по-немецки? Ja. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Он говорит, мы были уже отягчены через силу, сверх силу. Also, wir waren schon über mit unseren Kräften am Ende. И бывают моменты, когда ты знаешь, сейчас нагрузка, которую я уже не выдержу. Und es gibt solche Momente, wo du denkst, das ist jetzt eine Belastung, wo ich nicht mehr aushalte. И не важно, насколько ты крутой. Und es ist nicht wichtig, wie cool du bist. Насколько ты умный. Oder wie klug du bist. Насколько ты сильный. Oder wie stark du bist. Рано или поздно ты сталкиваешься с чем-то, что превосходит твои силы. Früher oder später triffst du an solche Dinge, die über deine Kräfte sind, also die alles abverlangen. Да, и у труб есть уровень давления. У кого? Трубы, Röhre. Und bei den Rohren gibt es, die stehen unter Druck, also die haben einen Druck. Aha, например, Wasserleitungen. Also zum Beispiel Wasserleitungen. Они имеют уровень давления. Sie haben ein Maß oder so ein Druckmaß, Messer. Которое исчисляется количеством атмосфер. Der durch die Menge der Atmosphären gezählt wird. Атмосфера, das ist die Einheit für den Druck, okay? Also, Atmosphäre ist die Einheit für den Druck. И сколько давления она может выдержать, там столько атмосферы стоит, 8, 10. Also wie viel sie Druck aushalten kann, so viel Atmosphären stehen dort. Если дать давление чуть-чуть выше атмосферы. Und wenn man ein bisschen mehr Druck gibt, als die Atmosphären sind. То тогда труба делает так. Dann macht das Rohr so. Она взрывается. Also es explodiert. И вот здесь есть такое слово «мера». Und es gibt hier so ein Wort, Maß. Библия говорит сверх меры. Und die Bibel sagt hier, er war mit Kräften am Ende, also er war über sein Maß. То есть вот в твоей и моей жизни есть мера определенная. Also in deinem und in meinem Leben gibt es einen bestimmten Maß, которую ты можешь выдержать. Was du aushalten kannst. Интересно, но вот Бог говорит о том, что в жизни каждого человека есть определенная мера. Interessant, aber Gott sagt, dass in jedem Leben ein Maß existiert. Предел давления. Also die Grenze des Druckes. Сверх есть чрезмерные вещи в нашей also, жизни. Es gibt übergroße Dinge in unserem Leben. То есть есть нагрузку, которую ты уже не можешь выдержать. Es gibt eine Belastung, was du nicht mehr aushalten kannst. Это уже слишком. Das ist schon zu viel. И тогда что мы делаем? Und was machen wir denn dann? Тогда нам нужны те люди, которые нам помогут. Dann brauchen wir die Menschen, die uns helfen. Другие, которые могли бы помочь с нагрузкой. Also die anderen Menschen, die uns helfen, mit dieser Last zu gehen. И это было даже у Иисуса. Das hat auch Jesus gehabt. Однажды он чувствовал себя так. Er hat sich mal so gefühlt. Что это уже давление больше его силы. Dass dieser Druck schon über seine Kräfte ist. И у него были эти смертельные агонии. Er hat diese Todesängste gehabt. Когда он был в Гефсиманском саду. Wo er in dem Gethsemane-Garten war. И он попросил своих друзей, говорит, er hat seine Freunde gebeten. Ребята, поддержите меня. Meine Lieben, unterstützt mich. Душа моя разрывается. Denn meine Seele ist zerrissen. Пошли, пойдемте и помолитесь за меня. Kommt mit mir und betet für mich. И для меня это уже слишком много. Denn für mich ist es schon bereits zu viel. Помните это? Könnt ihr euch daran erinnern? И что произошло? Und was passierte weiter? Знаешь, кто из вас был разочарован, когда ты рассчитывал на помощь каких-то людей? Weißt du, wer war von euch enttäuscht, wenn jemand von euch auf die Hilfe von jemandem gehofft hat? Да, ты рассчитывал, что этот человек будет с тобой рядом. Du hast gerechnet, dass dieser Mensch bei dir sein wird. А он уходит. Aber er geht weg. Он оставляет тебя. Er lässt dich alleine. Он может даже про тебя что-то рассказывает. Er kann vielleicht auch noch was über dich Schlechtes erzählen. И давление у Иисуса было слишком сильным. Und der Druck bei Jesus war sehr stark. И он знал, что если вот эти не помогут мне, мне будет очень плохо. Also er wusste, wenn die ihm nicht helfen, dann wird es ihm ganz schlecht gehen. И он не мог тем не менее рассчитывать на них. Und trotz allem konnte er nicht auf sie mit ihnen rechnen. И он приходит и видит, они спят. Und er kommt und sieht, dass sie schlafen. Er говорит, разве вы не могли один час помолиться? Und er fragt sie, hättet ihr nicht eine Stunde mit mir wenigstens beten können? Ну, ребята, ну вы ж видите, я же вас раньше ни о чем не просил. Herr Jungs, ihr seht doch, ich habe euch früher um nichts gebeten. Никогда не просил вас ни о чем. Ich habe euch um nichts gebeten früher. А ну один раз я вас попросил Aber о чем. Aber nur ein einziges Mal habe ich euch drum gebeten. Вы что, не можете один раз хотя бы пободрствовать? Könnt ihr wenigstens nur eine Zeit lang wachen? И они заснули. Aber die sind eingeschlafen. Один раз Иисус их попросил. Einmal hat Jesus sie drum gebeten. И они заснули. Und sie sind eingeschlafen. Знаешь, это о чем говорит? Weißt du, wovon das spricht? Их не волновала душа Иисуса. Sie haben sich nicht um Seele von Jesus geschert. Да. То есть Иисус говорит, у меня душа скорбит, а они спят. Jesus sagt, meine Seele trauert, aber sie schlafen. И они волновались только его дарами. Also sie haben sich nur um seine Gaben bemüht. И им хотелось только от него даров получать. Also sie wollten nur einfach nur Gaben von ihm bekommen. Они хотели чудес от него. Sie wollten Wunder von ihm. Но они не могли поддержать его в сложную минуту. Aber sie konnten ihn in dieser schwierigen Moment nicht unterstützen. Знаешь, если дети вспоминают о родителях только тогда, когда им что-то нужно. Weißt du, wenn die Kinder sich nur an ihre Eltern erinnern, wenn sie was brauchen. Oh, тогда это расстраивает родителей. Dann macht das die Eltern traurig. Amen. Amen. И ученики, они кричали в буре, когда у них было что-то плохо, и звали Иисуса. Und die Jünger, die haben im Sturm gerufen, Jesus, als es ihnen schlecht ging. И они говорили, неужели тебе делать нет, что у нас проблема? Sie sagen, geht es dich gar nichts an, dass wir hier im Sturm sind? Ты что, Господь, спишь там? Was machst du hier? Schläfst du dort, Meister? Но когда Иисусу нужна была помощь, Aber als Jesus Hilfe gebraucht hat, они спят. Haben sie geschlafen. Иисус мог бы тоже сказать, неужели вам нет дела? Jesus hätte auch antworten können, ist das, interessiert es euch nicht? И ты не рассказывай мне, что у тебя сердце не стонет, если тебя люди бросают. Erzähl mir nicht, wenn das dein Herz nicht leidet, wenn die Menschen dich verlassen. Если тот, на кого ты рассчитывал, а ты говоришь, ай, гай, пусть. Wenn jemand auf jemand gehofft hat und dir geht das dabei gut, das stimmt nicht. И ты тащишь весь груз на себе. Und du trägst die ganze Last an dir. И вы удивитесь, сколько людей сегодня встают утром, улыбаются и говорят «Доброе утро». Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Menschen in der Früh aufstehen und sagen «Guten Morgen» und sind gut drauf. И никто не знает, что у них крышу срывает. Und keiner weiß, dass sie total am Ende sind. Потому что накопилось такое давление внутри. Denn es ist so ein Druck hat sich eingesammelt. И жизнь – это давление. Und das Leben ist Druck. Ha. Это откровение, может быть. Vielleicht ist es eine Offenbarung für euch. Возраст – это давление. Das Alter ist ein Druck. Любовь – это давление. Liebe ist Druck. И мы молимся о чем-то и просим, Бог, дай мне это. Und wir beten und bitten Gott, gib mir Gott irgendetwas. Но это самое – это давление. Aber genau das ist der Druck. То, что ты просишь. Das, was du, worum du bittest, ist der Druck. Mittel oder Druck. О, Иисус, я хочу детей. O Herr, ich möchte Kinder. Но ты знаешь, что дитя и ребенок один – это давление. Aber weißt du, das Kind ist ein Druck. Даже не догадываешься об этом. Du ahnst das gar nicht. Но когда придет малыш, это будет давление. Aber wenn dein kleines Kind zur Welt kommt, dann wird das zu einem Druck werden in deinem Leben. Кто там просит, говорит, Господь, я хочу иметь мужа. Jemand bittet und sagt, ich möchte einen Ehemann haben. Но ты знаешь, что муж это большущее давление. Aber weißt du, dass der Ehemann ein großer Druck ist? И может не подозреваешь, но иметь мужчину это большое давление. Vielleicht ahnst du das gar nicht, aber einen Mann zu haben ist ein großer Druck. И знаешь, сколько жен плачут сегодня? Und weißt du, wie viele Ehefrauen weinen heute? И иногда очень редко я говорю своим близким друзьям, я устал. Also manchmal oder ganz selten sage ich zu meinen Freunden, ich bin müde. И усталость, она меня удивляет. Und diese усталость меня удивляет. Und diese Müdigkeit, sie wundert mich. Она меня шокирует. Also sie schockiert mich. Потому что, ну, я хочу быть сильным. Weil ich stark sein will. Я не должен быть усталым. Ich will nicht oder ich soll nicht müde sein. Но когда ты всегда являешься конечной инстанцией. Aber wenn du immer die Endinstanz bist. И потом с ужасом смотришь, сколько часов прошло, сколько я уже сегодня проработал. Und dann schaust du mit Schreck auf die Uhr und sagst und denkst, wie viele Stunden habe ich schon heute gearbeitet? 13 часов прошло, я даже не поужинал. 12 Stunden sind vergangen und ich habe noch nicht einmal gegessen. Это уже когда ты что-то делаешь, ты не меряешь. Denn wenn du was tust, das tust du nicht messen. И ты просто делаешь, потому что это надо делать. Du machst es einfach, weil es sein muss. И на автопилоте, когда ты работаешь. Und wenn du wie schon ein auf einem Autopilot arbeitest. И вдруг сердце начинает бу-бу-бу-бу-бу. Und plötzlich fängt dein Herz бу-бум-бум. Мотор начинает барахлить. Also dein Motor fängt an schlecht zu arbeiten. И ты должен научиться говорить нет некоторым людям. Und du musst lernen zu sagen, also manchen Menschen nein zu sagen. И некоторым делам говорить нет. Und auch manchen Werken zu sagen nein. Okay. Okay. Есть один человек в Библии, которого имя Легион. Es gibt einen Mensch, der in der Bibel, dem sein Name Legion ist. Legion. Это римская римская цифра. Das ist eine römische Zahl. Для армии. Also für die Armee. И это очень сильный человек. Und das ist ein sehr starker Mann. Я уважаю его очень. Und ich respektiere ihn sehr. Он резал себя. Er hat sich geschnitten. Он ходил и там пугал людей. Also er ging und hat die Menschen erschrocken. Он жил на кладбище. Er wohnte auf einem Friedhof. Он раздевался догола. Er hat sich nackert ausgezogen. Это был человек, который был одержимый. Also das war ein Mann, der besessen war. Но я уважаю его. Aber ich respektiere ihn. Потому что когда Иисус пришел, weil als Jesus kam, и изгнал бесов из него, und hat die Dämonen aus ihm ausgetrieben, тогда стадо огромное свиней сбросилось в море. Dann hat eine Riesenherde von Schweinen sich runtergestürzt. Стадо свиней, eine große Viehherde. Они спрыгнули в море сразу же. Sie sind gleich ins Meer runtergefallen. А этот один человек. Nur ein Mann жил с этими бесами внутри. Hat mit diesen Dämonen in sich drin gelebt. И он смог справиться с этим. Und er hat geschafft, mit ihnen umzugehen. Это сильный человек. Also, das ist ein starker Mann. Он смог выжить, несмотря на всех этих бесов. Also, er konnte überleben, obwohl er so viele Dämonen bei sich hatte. Целое стадо, оно убежало из острова, спрыгнуло в море. Also eine ganze Herde ist runter von der Klippe. А мужик пережил это все. Aber dieser Mann hat das alles überlebt. А он был под огромным давлением. Denn er war unter dem sehr großen Druck. Но он выжил. Aber er hat überlebt. Давление, оно появляется тогда, когда нет освобождения, выхлопа. Ein Druck entsteht dann, wenn es kein Ablassventil gibt. Ablassventil? Да, когда есть давление. Also wenn es einen Druck gibt, но нет выхода. Aber es gibt keinen Ablass. Когда ты кормишь больше тех людей, которые тебе, чем тех, которые дают тебе. Wenn du mehr die Menschen was zu essen gibst, als du von ihnen bekommst. Это создает давление. Dann entsteht da ein Druck deswegen. И посмотри, сколько людей смотрят на тебя сегодня. Und schau her, wie viele Menschen schauen heute auf dich. А потом посчитай, сколько тех, которые дают тебе. Und dann zähle mal die Menschen, wie viele Menschen, die was geben. И ты под давлением. Und du bist unter dem Druck. Давление. Druck. И это давление приходит еще изнутри. Und dieser Druck kommt auch noch zusätzlich von innen heraus. Потому что ты не справляешься с чем-то. Denn du schaffst bestimmte Dinge nicht. И приходит вина от того, что ты устал. Dann bekommst du Schuldgefühle, weil du müde geworden bist. Вина от того, что сил не хватает. Du bekommst Schuldgefühle, weil du keine Kräfte mehr hast. Что тебе не хватает для этого и для этого и для этого. Dass du nicht ausreichst für das oder für das oder für das andere. И вот здесь проявляется, какой дух в человеке. Und hier kommt heraus, welcher Geist im Mensch steckt. Побеждает тот, кто упав, встает. Siegen tut der, der gefallen ist, aber aufsteht. Okay. Дух Святой. Heiliger Geist. Это дух подъёмов. Das ist der Geist, der dich aufhebt. Дух святой. Heiliger Geist. Он всегда поднимает тебя. Der tut immer dich aufheben. И ты едешь на заправку. Und du gehst zu der Tankstelle. И заправляешься. Und tankst dich auf. Понимаешь? Okay. Verstehst du das? Когда твоя машина много ездит. Also wenn dein Auto sehr viel unterwegs ist. Тем чаще тебе надо на заправку. Desto öfters mal musst du zur Tankstelle. Okay. Okay. Чем больше ты работаешь, je mehr du arbeitest, тем больше тебе нужно побывать с Духом Святым. Desto mehr solltest du mit dem Heiligen Geist Zeit verbringen. На заправке. Auf seine Tankstelle. Halleluja. Halleluja.